Der Hohenstaufer aber ist 1147 nach Konstantinopel aufgebrochen, wo er von Kaiser Manuel, der ihm verschwägert ist, sehr gut aufgenommen wird, schon weil der griechische Kaiser die Hilfe des Deutschen gegen den gefährlichen Roger von Sizilien erhofft. Von byzantinischen Führern wird das Kreuzheer nach Nicäa gebracht. Konrad, der gegen den Rat Manuels den kurzen Weg durch das Innere Kleinasiens nach Ikonium einschlägt, erleidet eine fürchterliche Katastrophe, da seine Kreuzscharen durch Hunger und Entbehrungen zum Rückzug gezwungen, fast vernichtet werden. Ein anderer Teil des Heeres, er war unter Otto von Freising das Mäandertal aufwärts gezogen, wird nahezu völlig aufgerieben. Konrad, der sich soldatisch ausgezeichnet benommen hat, kommt schwer krank nach Konstantinopel. Von hier gelangt er im Frühjahr 1148, wiederhergestellt, auf byzantinischen Schiffen mit dem Rest seines Heeres nach Palästina, wohin ebenfalls zur See die gleichfalls auf dem Landwege bereits fürchterlich zugerichteten Franzosen gelangt sind. In opferreichen und völlig vergeblichen Unternehmungen gegen Damaskus und Askalon klingt 1148 der Kreuzzug aus. Auf der Rückkehr kündet sich ein neuer Krieg an, da sich Manuel und Konrad mit Pisa und Venedig gegen Roger von Sizilien verbunden haben. Dieser aber hat Welf auf seine Seite gebracht, der in Schwaben einfällt, jedoch von dem tapferen König Heinrich, dem Sohne Konrads, den die Fürsten anlässlich des Kreuzzuges vorzeitig gewählt hatten, bei Flochberg in Schwaben 1150 abgewiesen wird. Auch der Löwe meldet seinen Anspruch auf Bayern wieder an. Konrad muss den Plan des Normannenkrieges aufgeben. Er geht auch nicht auf den Vorschlag des römischen Senates ein, der ihm die Kaiserkrone anbietet. In Deutschland kommt ein Friede mit Welf zustande, aber in erfolglosem Kampf gegen Heinrich den Löwen verbrauchen sich Ansehen und Kräfte des alternden Königs. Er wird den für das Jahr 1152 mit dem Papst vereinbarten Römerzug nicht mehr unternehmen. Da ihm sein Sohn, König Heinrich, schon 2 Jahre im Tode vorausgegangen, sein anderer Sohn, Friedrich von Rotenburg, aber noch zu jung ist, verzichtet Konrad hochherzig und weitblickend auf dessen Nachfolge und legt den Fürsten nahe, den prächtigen Schwabenherzog Friedrich, dessen Heldenmut und Umsicht er eben im Heiligen Land kennengelernt, zum König zu wählen. Am 15. Februar 1152 ist der noch nicht 60 Jahre alte erste Hohenstaufe gestorben. Mit seinem Neffen und Nachfolger Friedrich I. von 1152 bis 1190, der von den Fürsten zum ersten Mal seit 50 Jahren einmütig zum König gewählt wird, setzt die letzte Ära deutscher Kaisergröße im Mittelalter ein. Der noch nicht 30 Jahre alte Herrscher verkörpert die edelsten Ideale des Rittertums seiner auf das Große gerichteten Zeit, eine echt deutsche Erscheinung, die bei den Italienern, die ihn Barbarossa, den Rotbart, nennen, ganz als Sinnbild deutscher Art wirken musste. Friedrich ist ein Hort der Gerechtigkeit, dem das Recht nicht ein Mäntelchen ist, das um eine schlechte Sache schützend gelegt wird. Wenn er fortan für das in den Sturmzeiten seiner Vorgänger so sehr gebeugte Königsrecht eintritt und Punkt für Punkt das Entzogene zurückzuholen unternimmt, so hat solches Beginnen bei ihm den Charakter des Persönlichen völlig eingebüßt. Man fühlt mitten in seinen heißen Kämpfen in ihm immer den Gesendeten, der von der Lösung der erkannten Aufgabe nicht absteht, ob die Tage günstig sind oder nicht. Diesen Gerechtigkeitssinn kann der König nur beugen im Interesse des Reiches oder unter dem Zwang der Verhältnisse. Schwer genug fiel ihm, dass er so manches Unrecht übersehen musste, das unter seiner Regierung Heinrich der Löwe beging. Der Hohenstaufe besitzt auch die Gabe kluger diplomatischer Unterredung. Er weiß, mit einem Gegner zur Verständigung zu gelangen und kommt aus allen Verhandlungen als der Stärkere heraus. Muss aber gekämpft werden, dann übertrifft der Schwabe alle als ein wilder Raufer voll unbändiger Lust am männermordenden Kampfe. In diesem Friedrich hat Deutschland einen Mann gefunden, berufen, seiner Zeit, die sich neu am Diesseits erfreut, der Führer zu sein, den alle verstehen, gegen den auch der politische Hass nichts Rechtes vermochte. Die Zeit will sich gerne von einem Kaiser, noch dazu einem kaiserlichen Ritter, führen lassen. Der zweite Kreuzzug hat dem Abendlande die Augen geöffnet. Der wahre Urheber der verhängnisvollen Idee, um deren Willen so viele prächtige Männer sinnlos sterben mussten, der heilige Bernhard freilich, hat als echter Fanatiker die Schuld an diesem grauenvollen Zusammenbruche nicht begriffen. Aber während er in der letzten Spanne seines Lebens nach neuer Askese ruft, hat sich die Zeit von dieser ganzen Richtung, die das Laienleben als minderwertig stempelte und damit auch dem Kaisertum seine Stelle unter dem Papste, am liebsten unter dessen Lehensherrlichkeit zubilligen wollte, abgewendet. In die eleganten Formen des Rittertums gekleidet, angeregt durch das Bild des auf den Kreuzzügen geschauten bunten Orients, geweitet durch den Anblick so vieler Städte und Herrschaften, gestählt in den ritterlichen Übungen, reckt sich ein neues Weltleben, ein Selbstbewusstsein der Kraft und Gesundheit empor. Stolz auf ihre funkelnden Waffen blickt die Ritterschaft zu hohen Idealen auf und weiß, dass sie das Heil der Seele mit Schild und Speer ebenso erjagen kann, wie der Klostermann durch Bußübungen in seiner Zelle. Und neben den Ritter tritt die fein gebildete Rittersfrau, kunstsinnig bereit, dem Dichter und seinem Werke preiszuzollen. Schon tönen die Lieder nicht mehr vom Tod und Verwesung, sondern von tobendem Männerkampf und sehnsüchtiger Liebe. Im Welschland auf französischer Erde erschallen die Verse von der Tafelrunde des Königs Artus, von den Abenteuern Iwains und Gawains oder gar eines Parzival. Die Deutschen fühlen genauso, und so kommt eine hohe Blüte deutscher Kunst, Dichtung und Gesittung herauf, die stolzeste Anregung durch die Regierung Friedrichs erfahren hat. Für den 1153 verstorbenen Bernhard aber gibt es keine Nachfolge. Auch der deutsche Klerus ist wieder bereit, mit der Krone ein Bündnis einzugehen, wie es segensvoll so lange bestanden hat. Wie hat auch der landesflüchtige Papst Eugen als Gast in deutschen Landen das deutsche Episkopat geschuriegelt und anmaßend behandelt? Friedrich nimmt der Kirche ihre Gerechtsame nicht, aber er wahrt Recht und Ehre des Reiches gemäß dem Wormser Konkordat und selbstverständlich verlangt er von dem geistlichen Lehensträger wieder die Stellung von Mannschaften. Als bei der Besetzung des Erzbistums Magdeburg die erste Wahl zu keinem Ziele führt, setzt er dem ihm genehmen Wichmann von Zeitz durch und die Kurie fügt sich. Auch weiter arbeitet er zielbewusst daran, sich ein geeignetes Episkopat zu schaffen.